herausragendes Beispiel eines Natasvaram-Duos sind Kaleshabi Mahabub und Sheikh Mahabub Subani. Das Musikerpaar stammt aus Srirangam im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Beide waren Schüler des Natasvaram-Maestros Dr. Sheikh Shinamulana und stammen selbst aus einer Familie von Natasvaram-Spielern in der 8. Generation. Subani und Kaleshabi sind Vertreter des sogenannten Bari Natasvaram, dem Spiel auf einer 1,5er-Skala. Aus der CD Subamuhartam Marriage Songs on Natasvaram hören wir Sita Kalyanam. Die Aufnahme wurde von Symphony Records im Jahre 1997 veröffentlicht. Das indische Filmmusical aus dem Jahre 1976 des Filmdirektors Babu trägt den gleichlautenden Namen des nun folgenden Stücks. In Sita Kalyanam oder Die Hochzeit von Sita nach einer Vorlage von Venkata Ramana Mulapudi stellt die Hindu-Philosophie über das Leben, den Kampf, die Wiedergeburt und den Tod ins Zentrum des Geschehens. Das Musical handelt von den Gottheiten Sita und Rama und ihre gemeinsame Zeit auf der Erde in der reinkarnierten Form als Menschen gestalten. Auf einer 4¼-Skala wird Timari Natasvaram genannt. Es wurde von Adi Sankara entwickelt. Im Gegensatz zu Bari Natasvaram das Spiel auf einer 1½-Skala, wie wir es soeben von dem Duo Kaleshabi Mahabub und Sheikh Mahabub Subhani hörten. Das Natasvaram kommt wie kaum ein anderes Instrument in der indischen Klassik der menschlichen Stimme am nächsten, während alle anderen Instrumente wie die Sitar, Sarod, der Santur oder die Sarangi zur Imitation der menschlichen Stimme dienen, haben sich eine Vielzahl der herausragenden Vokalisten an dem Klangbild des Natasvaram orientiert. Es ist daher nicht verwunderlich, dass man im Spiel auf dem Natasvaram der melodischen Improvisation eines Ragas, Alapana, besondere Aufmerksamkeit schenkt. In Südindien geht die Spieltradition Malari auf die Tempelriten zurück. Während der Prozessionen, in denen die Statuen der Gottheiten durch die Straßen ziehen, werden in einem festgelegten Ablauf an unterschiedlichen Orten für ca. 30 Minuten in 3 bis 4 Wiederholungen rhythmische Kompositionen mit einem Raga gespielt. Ursprünglich der Raga Kamperanadai. Vor ca. 165 Jahren wurde von Subbarama Dikshita, dem Großenkel von Ramaswami Dikshita, Vater des berühmten südindischen Komponisten Muthuswami Dikshita, das Buch Sangita Sampradaya Pradarshini verfasst. Dieses Werk beschreibt ausführlich die Spielabfolge für die Prozessionen. In der Sanati-Straße von Tiruvarur ist es der Raga Mohanam, in der Oststraße Hindola Vasanta, an der Ecke der Südstraße Kambodi, Nada Kanakriya wird in Kanadigamut und der Raga Panduvarali in Rajankatalai gespielt. Bewegt sich die Prozession hin zur Weststraße, folgen die Ragas Danyasi und Punakavaralli. Der Kreis schließt sich am Ende der Nordstraße mit den Ragas Asabhairavi und Kampodi. Im Sangita Sampradaya Pradarshini, dem Buch von Subbarama Dikshita, finden auch die Ragas aus Nordindien Verwendung, wie der Fünfton Raga Desh, der antike Raga Yaman Kalyani persischen Ursprungs oder der für Bachans Lieder der leichten indischen Klassik beliebte Raga Sindhu Bhairavi. Es synchronisieren sich auf wunderbare Weise das Natasvaram Südindiens mit seinem Verwandten des Nordens, der Chennai. Kein geringerer als der Lehrmeister unseres zuvor gehörten Duos Sheikh Mehbub Subhani und Kaleshabi Mehbub könnte uns die Verbindung der südindischen mit der nordindischen Klassik auf dem Natasvaram zu Gehör bringen. Es ist Dr. Sheikh Shinar Mulana Sahib. Dieser Musiker lebte von 1924 bis 1999. Nach seiner Grundausbildung durch den Vater Kasim Sahib wurde Shinar Mulana in dem Tanjore-Stile durch die Nachyakoil-Brüder Rajan und Dorai Kanu ausgebildet. Erst im Alter von 36 Jahren, 1960, gab Shinar Mulana sein erstes Konzert. Er konnte sich aber sehr schnell beim Publikum etablieren. Aus der CD Natasvaram Volume 1 hören wir Sheikh Shinar Mulana mit Hacharika in der nord-südindischen Ragaform Yadokula Kambochi, in dem Thala Champa ein 10er-Beat. Im direkten Anschluss präsentiert uns Mambalam M.K.S. Shiva als ein Vertreter der jüngeren Natasvaram-Generation den Raga Yaman Kalyan in der Thala-Form Mesha Kapu, ein Rhythmuszirkel mit 14 Schlägen. Im Raga Yaman Kalyan werden außer der 4. Stufe Ma alle weiteren 6 Hauptnoten gespielt. Krishna Nebegane mit Mambalam MKS Shiva findet sich auf der CD Golden Melodies of Natasvaram.